Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland vom 31. Oktober bis 12. November 2014. Ticket Nummer 122738, Kostenübernahme Raummiete. Dieser Antrag ist von Monika Pieper und es geht um ein Real-Life-Treffen des AK Bildung NRW. Dafür wurde ein maximales Budget von 100 Euro beantragt und diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticket Nummer 124306, sonstiger Antrag, Beauftragung für das FAT. Der Antrag ist von Daniel und vom X-Pack. Der Landesvorstand NRW möge beschließen, auf eigenem Verlangen und unter völliger geistiger Klarheit von Björn Hansen AK X-Pack diesen für das Schatzmeisterteam NRW zu beauftragen. Dieser Antrag wurde angenommen. Sonstiger Antrag, Ticket Nummer 124419, hier wurden 3 neue Mitglieder in den Landesverband aufgenommen. Finanzantrag, Ticket Nummer 124465, Mietzahlungen, Subertusstraße 149 von Juli bis September 2014. Der Landesvorstand NRW möge folgenden Beschluss treffen. Anstelle der kalkulierten Mietzahlungen und Nebenkosten für die beabsichtigte LGS werden auf das Budget der LGS die Miete und die Nebenkosten für die Berti im Zeitraum Juli bis September gebucht. Budgethöhe 4.500 Euro, Gültigkeitszeitraum bis zur ordnungsgemäßen Verbuchung. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 123915, Werbemittelbeschaffung. Das ist ein VKV-Antrag aus Mülheim und es geht um 111,20 Euro für die Beschaffung von Werbemitteln. Auch dieser Antrag wurde angenommen.